die goldene Regel. Die goldene Regel, die besagt, dass man sich an die drei wichtigsten Dinge im Leben halten sollte. Yeah. Und die wären: Denken, Reden und Handeln. Denken, Reden und Handeln. Erst musst du denken, um es zu bereden, dann kannst du handeln. Im Leben, so wirst du keine Fehler begehen, das ist die goldene Regel. Erst musst du denken, um es zu bereden, dann kannst du handeln. Im Leben, so wirst du keine Fehler begehen, das ist die goldene Regel. Viele Leute denken nicht, sie schlagen einfach zu, ohne nachzufragen, doch sie denken, es wäre gut. Es beweist keinen Mut, diesen harten zu spielen. Nimm mich als Beispiel, Fäuste sagen nicht so viel. Denke zuerst, was du machen willst, sonst begehst du Fehler, die du nicht bereuen willst. Wenn du überlegt hast, dann kannst du drüber reden. Vielleicht ergibt sich eine Lösung, alles zu beregeln. Doch viele Menschen halten sich nicht an die Regel. Zuerst wird geschlagen und dann wird geredet. Das Problem gibt es oft in meiner Stadt. Die Todesfälle kannst du nicht mehr zählen, weil es zu viele gab. Erst musst du denken, um es zu bereden, dann kannst du handeln. Im Leben, so wirst du keine Fehler begehen. Das ist die goldene Regel. Erst musst du denken, um es zu bereden, dann kannst du handeln. Im Leben, so wirst du keine Fehler begehen. Das ist die goldene Regel. Wenn du diese Reihenfolge nicht beachtest, dann brauchst du dich nicht wundern, dass der Ärger dich umschattet. Deine Charaktere, die sich in deiner Welt befinden, musst du nicht leiden können, aber akzeptieren. Denn wenn du dich mit jedem streitest und dir nur Feinde machst, dann bleiben dir die Freunde auf der Strecke. Ja, du lachst, aber es ist wahr, ich habe schon erlebt. Es ist wie, als wenn sich unsere heile Welt nicht mehr dreht. Es verschlägt dir den Magen und geht dir an den Kragen, als würde jeder etwas Schlechtes über dich sagen. Denn sie reden, ohne vorher nachzudenken. Das Missverständnis kommt dann nur von ihren Händen. Erst musst du denken, um es zu bereden, dann kannst du handeln. Im Leben, so wirst du keine Fehler begehen. Das ist die goldene Regel. Erst musst du denken, um es zu bereden, dann kannst du handeln. Im Leben, so wirst du keine Fehler begehen. Das ist die goldene Regel. Speicher dir diesen Satz in deinen Schädel. Denken, reden, handeln ist die goldene Regel. Du musst verstehen, es geht viel zu schnell, wenn du nicht nachdenkst und ein falsches Wort fällt. Diese Welt ist erfüllt von Hass und Gewalt, deswegen siehst du keinen, der seine Faust nicht ballt. Halt, lockere die Faust, wenn du jetzt dich überlegst, landet er im Krankenhaus. Da frag ich dich, willst du das wirklich? Auch wenn du ja sagst, belügst du dich, denn du willst es nicht. Also bitte ich dich, tu sowas nicht, wenn du dir nicht sicher bist. Erst musst du denken, um es zu bereden.